Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. The Jimi Hendrix Experience is over. The acid rock musician died today in a London hospital. In September 1970, Janis went to L.A. to record the Pearl album with her new band. October 4th was a particularly good day in the studio. At about 12:30, she went back to the hotel, alone. She had overdosed before, but that night, there was no one to bring her around. Was found dead in his Paris apartment this morning. French authorities attribute the cause of death to a heart attack. Morrison was 27 years old. Goodbye, Jim. We'll miss you. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end. Binnen weniger Monate häuften sich zu Beginn der 70er Jahre die Todesfälle großer Rockstars. Am 18. September 1970 starb Jimi Hendrix. Janis Joplin folgte ihm, wenige Wochen darauf, am 4. Oktober 1970. Jim Morrison verabschiedete sich ein Dreivierteljahr später, am 3. Juli 1971. Alt waren sie nicht. Hendrix, Joplin und Morrison starben jung, mit nur 27 Jahren. Wen die Götter lieben, heißt es dann, den lassen sie früh sterben. Ihr Werk und sie selbst seien forever young. Aber sind solche Redensarten hilfreich? Und was genau verbirgt sich hinter dem Club der 27? Tragisch an der Gemeinschaft der Frühvollendeten, es gab weitere Neuzugänge. Kurt Cobain galt als Stimme einer Generation, die verstört, ohne Werte oder auf der schwierigen Suche nach eben neuen Werten sich befindet. Cobain war 27 Jahre alt. Gestern tötete er sich selbst durch einen Kopfschuss. Die britische Soul-Sängerin Amy Winehouse ist tot. Nach Polizeiangaben wurde die 27-Jährige leblos in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Grunge-Rock-Ikone Kurt Cobain und Soul-Jazz-Sängerin Amy Winehouse. Beide starben ebenfalls mit nur 27 Jahren. Trauer und Bestürzung unter den Fans waren riesengroß. Ihre Idole wurden scheinbar ohne Vorwarnung aus dem Leben gerissen. Lassen sich all die viel zu früh verstorbenen Talente tatsächlich in einem imaginären Club der 27-jährigen Toten zusammenfassen? Für den Musikjournalist Michael Fuchs-Gamböck, der Cobain und Winehouse bei Interviewterminen persönlich kennengelernt hat, spricht einiges für diese These. Dieser ganze Club 27, selbst die Jüngeren, also Kurt Cobain und auch Amy Winehouse, das waren eigentlich alles zerrissene Persönlichkeiten. Das verbindet die, dass die nach außen hin ganz stark wirkten und auch unglaublich kreativ waren und auch wirklich was vorangebracht haben in ihrem jeweiligen Genre und andererseits eigentlich mit sich nicht im Reinen waren. Der Club 27, das kurze, intensive Leben der Rockstars. Oder wie der Tod einen Künstler zum Märtyrer macht. Fall 1, Jimi Hendrix. Der in Seattle geborene James Marshall Hendrix, Sohn eines Afroamerikaners und einer Mestizin, war eine überragende Musikerpersönlichkeit, der wohl größte Rockgitarrist des 20. Jahrhunderts. Er zeigte, was alles in der E-Gitarre steckt, was aus Verstärkern und Effektgeräten herauszuholen ist, wenn ein begnadeter Künstler am Werk ist. Tatsächlich musste der dunkelhäutige Klangforscher, der sich jahrelang als Begleitmusiker im Süden der Vereinigten Staaten verdingt hatte, erst nach Großbritannien emigrieren, um den Durchbruch zu schaffen. Im Swinging London der 60er Jahre erfanden die Beatles und die Rolling Stones gerade die moderne Popmusik. Im alten Europa wurde das Potenzial des genialen Musikers Hendrix erkannt und gefördert. Anstatt wie früher mit Worten in Songtexten Geschichten zu erzählen, liegt das Hauptaugenmerk im Pop auf dem Sound. Ein verschwitzter Rhythmus, ein knackiges Gitarrenriff, ein heiserer Schrei im rechten Augenblick, all das sagt mehr als 1000 Worte. Der Liedtext fungiert hier, überspitzt formuliert, nur noch als Gebrauchshinweis, um die Stimmung der Musik besser einordnen zu können. Jimi Hendrix machte auf der Bühne nicht nur Kleinholz aus seiner E-Gitarre, er zerstörte in einem schöpferischen Prozess auch das überkommene Musikverständnis. Lustvoll integrierte er verzerrte Töne, er streute Rückkopplungen und Störgeräusche in seine Performances und erweiterte damit das Vokabular der gerade eben erst entstehenden Rockmusik. Verstanden oder besser dechiffriert wurde diese radikale Ästhetik meist nur von Gleichaltrigen, von der Jugend, den aufgeweckten Köpfen der damaligen Zeit. Beim legendären Woodstock-Festival im August 1969 versammelte sich das bis dato größte Massenpublikum. Friedlich und verzückt lauschte eine 500.000 den rebellischen Idolen ihrer Generation. Die Zeiten waren stürmisch, die Gesellschaft befand sich im Umbruch. Die Bürgerrechtsbewegung forderte die Aufhebung der Rassentrennung. Der Vietnamkrieg, den die USA gegen die kommunistischen Vietcong führten, wurde als ungerecht wahrgenommen. Ein neues, differenziertes Weltbild offenbarte sich und die Rockmusiker lieferten dazu passgenau den optimalen Soundtrack. Mit einer eigenwilligen Version des Star-Spangled Banner sorgte Jimi Hendrix gegen Ende des dreitägigen Festivals für den Höhepunkt. Er interpretierte die amerikanische Nationalhymne mit Maschinengewehrlärm, mit pfeifenden Obertönen und Donnergrollen. Das Publikum verstand dies als Warnung und Appell. Wir sind verantwortlich für dieses Land of the Free, das Home of the Brave. Publizist Fuchs Gamböck erklärt, wen bunt schillernde Rockmusiker wie Hendrix mit ihrer Kritik treffen wollten. Nicht nur Jim Morrison, auch Janis Joplin, auch Jimi Hendrix, auch Kurt Cobain, die kamen aus einfachen Familienverhältnissen, die anderen aus sehr elitären. Und die hatten alle mit sehr autoritären Eltern, speziell Vätern zu kämpfen. Die haben sich erstmal aufgelehnt, wussten noch gar nicht, dass sie großartige Sänger, Texteschreiber, Künstler überhaupt, Bühnenrampensäue, sage ich mal überspitzt ausgedrückt sind. Und aus diesem Abwehrreflex heraus, glaube ich, ist dann dieses wirklich Beachtenswerte und vor allem Neue entstanden, dass sie sagen, wir wollen unseren Eltern beweisen, wir können es ganz anders, aber auch ganz anders als ihr und noch viel besser machen. Trotz des kometenhaften Aufstiegs gelang es Jimi Hendrix nicht, sich aus den Fängen eines mafiösen Managements zu befreien. So wurde er beispielsweise mit vorgehaltener Pistole gezwungen, einen Erholungsurlaub bei Freunden auf dem Land abzubrechen und auf Tournee zu gehen. Ähnliches geschah hinsichtlich der Erfüllung von Plattenverträgen. Ob er sich inspiriert fühlte oder nicht, Hendrix musste ständig auftreten, immer wieder das einmal entwickelte Image vom wilden Mann reproduzieren. Pausenlose Konzerte und Studioproduktionen hielten den Künstler, der sich und seine Musik verändern wollte, gefangen. Als am Ende der 60er Jahre die naiven Blütenträume der Hippies zerstoben und die erhoffte Weltrevolution ausblieb, schlitterte der unter Hochdruck stehende Künstler in eine tiefe Krise. Hendrix zog sich zurück, auch wenn er nahezu täglich in den für ihn entworfenen Electric Lady Studios in Manhattan auftauchte, um neue Stücke einzuspielen. Die Leichtigkeit der frühen Jahre war dahin. Als die Beatles im April 1970 die Bandauflösung bekannt gaben, kam das dem Ende einer Epoche gleich. Der Tod von Jimi Hendrix bestätigt diesen Einschnitt. Der Rockpionier hielt sich am 18. September dieses Jahres in London auf. Zwischen Open-Air-Auftritten und Club-Sessions pendelnd hatte er auf einer Party Rotwein getrunken, danach allzu leichtsinnig Schlaftabletten genommen. Die Pillen lähmten die natürlichen Reflexe des Körpers. Der betäubte Musiker erstickte im Schlaf an Erbrochenem. Der Tod stürzte die Fangemeinde in tiefe Trauer. Die Musikindustrie aber jubelte. Gezielt betrieb sie den kommerziellen Ausverkauf einer Ikone. Die Unersättlichkeit der Fans erklärt Publizist Fuchs Gamböck so. Das ist der geheime Wunsch der Fans, dass die Leute sich einfach wünschen, der ist noch am Leben, der macht zwar keine Musik mehr, aber der ist da. Das ist eigentlich fatal, aber der Industrie natürlich kommt es sehr entgegen. Der Club 27. Das kurze, intensive Leben der Rockstars. Oder allein unter Männern. Fall 2. Janis Joplin. Auch wenn in den 60er Jahren Frauen- und Schwulenbewegung aktiv wurden und Geschlechtergleichheit und gesellschaftliche Akzeptanz anstrebten, die sich rebellisch gebende Rockmusik war nicht auf Emanzipation aus. In dieser Macho-Welt hatten fast ausschließlich junge Männer das Sagen. Androgyn wirkende Typen mit langen Haaren. Eine der wenigen Frauengestalten, die es mit den männlichen Rabauken aufnehmen konnte, war Janis Lynn Joplin. Niemand sang mit vergleichbarer Intensität wie die aus Texas stammende Königin des Bluesrock. So good looking, babe. She's looking good now. Hush, baby, baby, baby, baby, baby. Eine Schönheit war sie nicht. Klassenkameradinnen hänselten die älteste Tochter eines leitenden Angestellten des Texaco-Konzerns deswegen, grenzten sie gnadenlos aus. Eine Möglichkeit, mit den kränkenden Demütigungen umzugehen, fand das Teenager-Mädchen im Rückzug, in der Beschäftigung mit Musik, Literatur und Kunst. Oh, no, no, no. They wanted me to be Meine Eltern wollten, dass ich Lehrerin werde, was eben Eltern so wollen. Als ich dann 17 war, habe ich mit dem Singen angefangen. Ich habe mir erst viele unterschiedliche Sachen angehört, bevor ich begann, Musik zu machen. Dass ich singen konnte, hat mich selbst am meisten überrascht. Nach dem Highschool-Abschluss verließ die sich hemdsärmlich gebende junge Frau ihre Familie. In Großstädten wie San Francisco und Los Angeles schloss sie sich der aufkeimenden Alternativszene an, den Hippies und Bohemians. Anfangs sang Janis Joplin nur einfache Folk-Songs in kleinen Clubs. Dann wagte sie sich an schwierigeres Material, das Ausdruckskraft und Können fordert, an Songs, die einst von Blues-Künstlerinnen wie Bessie Smith und Big Mama Thornton gesungen wurden. Auf der Bühne war Janis Joplin in ihrem Element. Nur wenn sie sang, ließ sie sich in die Seele blicken, Verzweiflung und Verlustängste anmerken, ungekünstelte Liebessehnsucht und ungestüme Lebenslust hörbar werden. In der Öffentlichkeit gab sich die stimmgewaltige Künstlerin allerdings anders. Da war sie die notorisch gut gelaunte Stimmungskanone, der Kumpel von nebenan mit der unverwüstlichen Ist-doch-alles-prima-Einstellung. Ein typisches Verhalten von Showstars, die etwas zu verbergen haben. Unsicherheiten überdeckte Janis Joplin durch abstrusen Konsum von Alkohol und Drogen. Janis Joplin, so der Mythos, hat jeden ihrer männlichen Kollegen unter den Tisch gesoffen. Die Rock'n'Roll Queen starb am 4. Oktober 1970 in einem einsamen Hotelzimmer an einer Überdosis Heroin. Kurz vor der Fertigstellung eines Albums, das den Titel Pearl tragen sollte. Das war ihr Spitzname. Wie zu erwarten, wurde das posthum veröffentlichte Werk das erfolgreichste Janis Joplin-Album aller Zeiten. Der Club 27. Das kurze, intensive Leben der Rockstars. Über Jesus-Effekt und Verschwörungstheorien. Fall 3. Jim Morrison. Wenn charismatische Künstler in jungen Jahren sterben, tritt ein Prozess ein, den man als Jesus-Effekt bezeichnen könnte. Das Werk tritt in den Vordergrund, die Ideen und der Weltentwurf des Künstlers müssen sich nun als tragfähig erweisen. Gleichzeitig wird das Leben des Verstorbenen zum Mythos. Es wird als notwendig für das Werk betrachtet. Ungereimtheiten oder Widersprüche werden nicht mehr, wie zu Lebzeiten, kritisch hinterfragt. Sie dienen jetzt der Ikonografie, einer geradezu kultischen, einer blinden Heiligenverehrung. I want you here. The scream of the butterfly. Das gilt auch für Jim Morrison, den Leadsänger der kalifornischen Rockband The Doors. Nach seinem Tod wurde der aus Florida stammende Sohn eines hochrangigen Navy-Admirals nicht mehr als Künstler gesehen, der mit der autoritären Elterngeneration rang, sondern als Märtyrer der Gegenkultur, der sich im Kampf gegen das Establishment verbraucht hat. Die konsequente Selbstzerstörung, die der Künstler mittels Drogen und Alkohol betrieb, wird dagegen verharmlost. Jim Morrison stellte einen neuen Typ des Rocksängers dar. Anders als die frühen Rockstars der 50er Jahre war der ehemalige Student der Filmhochschule von Los Angeles belesen und gebildet. Von Elvis hätte man nicht erwartet, dass er Gedichte schrieb. Zu Jim Morrison, dem feinsinnigen Rock-Adonis, passte es, dass er auch Lyrik verfasste. Do you know the warm progress under the stars? Do you know we exist? Have you forgotten the keys to the kingdom? Have you been born yet and are you alive? Schon zum Abschluss seiner Highschool-Zeit hatte der kunstsinnige Amerikaner ungewöhnliche Wünsche. Anders als seine Kameraden wollte Morrison von den Eltern kein Auto, sondern die Gesamtausgabe der Werke Friedrich Nietzsches. Obwohl zu Beginn eher schüchtern, stilisierte sich Jim Morrison mit Lederhosen und offenem weißen Hemd zum Lizard King, wie er sich nannte, zum androgynen Sexsymbol. Als Bühnenkünstler gab er sich aufrührerisch und unberechenbar, zu Aufstand und Rebellion anstachelnd. Das passte zum Programm, das bereits im Bandnamen angedeutet war. Zwischen der alltäglichen Welt und dem Reich des Unbekannten gäbe es Grenzen. Dazwischen stünden die Doors of Perception, hatte der englische Schriftsteller Aldous Huxley erklärt, die Pforten der Wahrnehmung. Das künstlerische Vermächtnis des Jim Morrison, der am 3. Juli 1971 in einer Pariser Badewanne einem Herzschlag erlag, ist vielschichtig und schillernd. Sein Oeuvre umfasst Songs und Gedichte, legendäre Auftritte und provokante Reden, in denen es um Auf- und Umbruch geht, um Veränderung und Befreiung hin zu einem erfüllten, einem sinnvollen Leben. Inhalte, die nicht mehr wegzudenken sind aus der westlichen Pop- und Jugendkultur. Geld war dafür nicht wichtig. Kein Song der Doors wurde jemals für einen Werbespot eingesetzt, obwohl es mehrere höchst lukrative Angebote gab. Weil Fans zumeist junge Menschen sind, können sie den Tod ihres gottgleichen Idols häufig nicht fassen. Vielleicht, weil er an die eigene Sterblichkeit erinnert. Deshalb kommt es beim Club 27 oft zu Verschwörungstheorien. Der Künstler soll nun anderswo leben, wird vermutet. Er habe alle nur an der Nase herumgeführt und lebe glücklich und zufrieden an einem unbekannten Ort. So ein immer wiederkehrender Wunschgedanke. Auch nach Jim Morrisons Tod machte er die Runde. Wie dem auch sei. Das Grab des Sängers findet sich auf dem Cimetière du Père Lachaise, dem berühmten Parkfriedhof von Paris. Der Club 27, das kurze, intensive Leben der Rockstars. Oder Moralist im Drogenrausch. Fall 4, Kurt Cobain. 20 Jahre nach dem Tod von Hendrix, Joplin und Morrison hat sich die Akzeptanz von Rockmusik grundlegend geändert. Kurt Cobain, Sänger und Gitarrist des Grunge-Rock-Trios Nirvana, beschrieb in seinen Liedtexten die erdrückenden Ansprüche der Leistungsgesellschaft. Komm so, wie du bist, wie du mal warst. So will ich dich wiederhaben, als Freund. Wie als Freund, wie ein alter Feind. Komm, wie du bist, lass dir Zeit. Beeil dich. Du hast die Wahl. Komm ja nicht zu spät. Erklärte er in der Freundschaftsballade Come As You Are. Cobains Sensibilität war keine billige Show. Bei Nirvana-Konzerten konnte man seine Verzweiflung, Wut und echte Betroffenheit spüren. In Interviews gab sich der Songschreiber offen und freundlich. Oft wirkte er jedoch weggetreten. Er leide an starken Magenschmerzen, erklärte er entschuldigend, deswegen habe er Schmerzmittel genommen. Im Drogenrausch konnte er sich eine bestimmte Unbekümmertheit erhalten. Er hat ja immer die Magengeschwüre und so weiter vorgeschoben, dass er sich eben Heroin reinschaufelt und auch jede Menge Alkohol und so weiter. Ihm war das alles bewusst. Es war eigentlich eine in sich fast schon schizophrene Person, der gerne der Welt was mitteilen wollte. Und er war noch wahnsinnig jung, Mitte 20, als ich ihn damals interviewt habe. Und andererseits war ihm sehr wohl klar, er scheitert an den eigenen hohen Ansprüchen und dann wird es schwierig. Rund 30 Millionen Mal hat sich das Nirvana-Album Nevermind von 1991 verkauft. Der Erfolgsdruck, der auf Cobain, einem hochsensiblen Moralisten, lastete, war enorm, vermutet Michael Fuchs-Gamböck. Die Grundthematik all dieser Leute, auch dann in den 90er und Nuller Jahren, eben dann Cobain und Winehouse, war die, dass man sich aus- und abgrenzen wollte von einer Gesellschaft, einer Welt, die einem irgendwo zuwider war, die einen auch traurig gestimmt hat und wo man sich dann gesagt hat, ich schaff's nur auf diesem Weg der Bewusstseinsveränderung und ja, des Drogenkonsums, dass ich da wegkomme, um meinen ureigenen kreativen Stiefel mir anzuziehen und den auch dann entsprechend durchzusetzen. Kurt Cobain erschoss sich am 5. April 1994 in seinem Haus in Seattle. Das nach wie vor wachsende Vermögen des Musikers, das seiner Tochter Frances Bean und seiner Witwe Courtney Love zugutekommt, wird auf 100 Millionen Dollar geschätzt. Tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Der Club 27. Das kurze, intensive Leben der Rockstars. Chronik eines angekündigten Todes. Fall 5. Amy Winehouse. In Rehab, einem ihrer größten Hits, kokettierte Amy Jade Winehouse damit, sich einem Drogenentzug zu verweigern. Der Londoner Soul-Jazz-Vokalistin gelang innerhalb weniger Jahre der Aufstieg zur Weltspitze. Back to Black, ihr zweites Album von 2006, verkaufte sich 25 Millionen Mal. Doch der Mega-Erfolg half der labilen Künstlerin nicht bei der Lösung ihrer schweren seelischen Probleme. Von Paparazzi gejagt, von den Handykameras der Fans gefilmt, verlor die talentierte Sängerin mehr und mehr die Kontrolle. Ihr Suchtproblem wurde unübersehbar. Geholfen hat ihr keiner. Obwohl die Frau mit der Vogelnestfrisur immer öfter Konzerte abbrechen musste, wenn sie volltrunken war. Am 23. Juli 2011 starb Amy Winehouse in ihrer Privatwohnung. Todesursache war eine schwere Alkoholvergiftung. Das bisher letzte Mitglied im Club 27. Musikstars, die im jugendlichen Alter von 27 starben. Die kreativen Visionen dieser Künstler, ihre Musik, werden bestehen bleiben. Es ist faszinierende Musik darunter. Sie bleibt, was sie immer war, forever young, ewig jung und aktuell. Zumindest in der Musik scheint das möglich zu sein.